Ein zentrales Symposium fand am 23. März im Kulturpalast des Volkes in Pjöngjang statt. Es handelte sich dabei darum, die Gerechtigkeit und Lebenskraft der ideologischen Theorien aus dem Werk des Genossen Kim Jong-il über die Zuze-Ideologie tiefgründig zu beweisen und sie im Kampf für den siegreichen Fortschritt des Sozialismus konsequent durchzusetzen. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der Partei und Verwaltungsorgane, Massenorganisationen, der Organe für Wissenschaft, Bildung, Literatur und Kunst, des Presse- und Nachrichtenwesens, der Ausbildungsorgane für Parteikader und der revolutionären Gedenkstätten auf zentraler Ebene und in der Stadt Pjöngjang. Es wurden die Dissertationen veröffentlicht, in denen die Wissenschaftlichkeit, Gerechtigkeit und Lebenskraft des Werkes und die Aufgaben und Wege bei der Herbeiführung des endgültigen Sieges beim Aufbau des mächtigen sozialistischen Staates unter dem hoch erhobenen Banner der Zuze-Ideologie erläutert und argumentiert wurden. Die Redner unterstrichen, das Werk von Kim Jong-il sei ein unvergängliches Programm, das den Weg für die Durchführung der souveränen Sache der Volksmassen erhellt habe. Die Zuze-Ideologie sei eine große philosophische Idee, die die philosophische Weltanschauung der Menschheit auf das Höchste gestellt habe, und eine politische Philosophie, die die grundsätzliche Basis der Politik erhelle, die die Entwicklung der Gesellschaft und der Revolution auf den geraden Weg leite. Es sei ein festes Unterpfand für den Städtensieg in der Revolution und beim Aufbau am Leitprinzip der Zuze-Ideologie festzuhalten. Mit dem hoch erhobenen Banner der Zuze-Ideologie, das Vorhaben von Kim Jong-il zum Aufbau des mächtigen sozialistischen Staates so schnell wie möglich durchzusetzen, sei die höchste Moral und Tugend für die Armee und Bevölkerung der TVRK, die mit dem Heerführer Kim Jong-il eng verbunden seien, und die heiligste Pflicht seiner Soldaten und Schüler.